Drei verschiedene Auffassungen von Macht. Wenn die Zeiten der Templer angedauert hätten, dann hätten sie die Welt in eine völlig andere Lage gebracht, indem die hyperboreische Überlieferung vom Königtum aus göttlichem Recht vom inspirierten Souverän wieder eingesetzt worden wäre. Sie hätten die Welt jener Tage unter der Vorherrschaft der geistlichen Macht eines einzigen Europa geeint. Und wer weiß, wohin sie gekommen wären, denn die Templer kannten Amerika. Man sagt, Kolumbus habe geheime, bisher noch nicht enthüllte Verbindungen unterhalten, durch die ihm die Existenz von Albania oder Amerika zur Kenntnis gebracht wurde. Vielleicht hat er den Befehl erhalten, es wieder zu entdecken, in einem anderen als dem seitens der Spanier und der Kirche von Rom später unterlegten Sinne. Hinter Kolumbus, seinen Anfängen, seiner Einkerkerung und seinem Ende steckt ein Geheimnis. Als seine Mission gescheitert ist, lässt man ihn fallen. Die ganze Angelegenheit der Finanzierung seiner Expedition und des angeblichen Verkaufes der Juwelen der Königin Isabel sind im Dunkel gehüllt. Die Parodie des unumschränkten Monarchen, des Sonnenkönigs, der Ludwige Frankreichs, ist eine Absicht ohne eine transzendente Grundlage, indem man vorgab, etwas einzuführen, was von deren Vorfahren hoffnungslos zerstört wurde. Eine ähnliche Bestrebung wie die von de Gaulle, der Betrachtung über ein Europa vom Atlantik bis zum Ural anstellt, über eine Möglichkeit, zu deren Vernichtung er selbst Beihilfe leistete, indem er sich mit dessen traditionellen Feinden verbündete. De Gaulle ist eine pathetische, tragikomische Persönlichkeit, welche sich in seinen letzten Tagen der Sprache Hitlers bedient, wenn er von den Juden spricht, die ihn ihrerseits vernichten. Nach hyperboreischer Anschauung von transzendentaler Macht steht hinter dem aus göttlichem Recht und aus der Einweihung hervorgegangenen Souverän ein aufnahmefähiger Körper, ein Orden, der ihn führt und ihm beisteht mit Priestern, Magiern und Hellsichtigen in Verbindung mit den außerirdischen und kosmischen Kräften. Diese zweite regierende Körperschaft ist unsichtbar, sie zeigt sich nicht. Deshalb wird der König König sein, solange er gerecht ist, solange er nicht für sich und nach seinen eigenen Ideen oder Auffassungen handelt und solange er nicht die Verbindung zu denen von drüben zerreißt. Wenn die Templer weiter bestehen geblieben wären, dann hätte die Kirche von Rom ihre zeitliche Macht verloren, wie auch die weltlichen Könige und Feudalherren, die der Rasse des lediglich Irdischen, des Tiermenschen angehörten. Diese aber finden sich zusammen, um den Orden zu zerstören. Tatsächlich kommen hier drei verschiedene Auffassungen von der Einweihung zum Ausdruck, die in den Adern des Planeten kreisen. Eine davon wird von der katholischen Kirche verkörpert und entspricht dem Typ der lunaren Einweihung, die zweideutig und fragwürdig ist, die einerseits die Unvollkommenheiten alles Irdischen, den Durchgang durch das Tal der Tränen, das Leben im Himmel hervorhebt, andererseits aber gleichzeitig nach diesseitiger Macht irdisch und umfassend strebt. Nicht etwa um den Übeln abzuhelfen oder um eine gerechte und ausgleichende Regierungsform zu schaffen, sondern lediglich für ein Durchgangssystem voller kluger Rücksichtnahme, in dem gesündigt wird und in dem die Sünde vergeben wird, um erneut zu sündigen und zu kapitulieren. Man regiert nicht und lässt auch nicht regieren, und stets in Vorbereitung auf den Tod nimmt man die Ungerechtigkeit in Kauf und zeigt wohlwollendes Verständnis für den ungerechten König. Es ist wie im Märchen vom Hund des Gärtners. Es ist die semitisch-lunare Einweihung im Gegensatz zur arisch-solaren, männlichen, wie es Julius Evola definiert hat, durch die das Rassenproblem derart auf transzendente und geistige Formeln gebracht wird, dass es von der biologischen auf eine kosmische, metaphysische Ebene erhoben wird. Die andere Auffassung ist diejenige von der Macht und der Machtwillen, die demokratische, humanistische, wie man das jetzt zu bezeichnen pflegt, auch wenn man diese Kräfte vom Hintergrunde her durch unsichtbare Fäden und von Gesellschaften gelenkt und beherrscht werden, über deren letztliche Kontrollfunktion man nichts weiß. Man bedient sich der Macht in einem alles zertrümmernden Kampfe aller gegen alle, oder man glaubt, deren Nutznießer zu sein. Es ist dies die rationalistische und demokratische, scheinbar das Prinzip der Gleichheit verfechtende Auffassung, die jedoch die fürchterlichste Ungleichheit und das größte Unheil hervorruft. Das unvermeidliche Endergebnis ist der atheistische Kollektivismus, der ebenfalls rationalistische Züge trägt. Eine anorganische Religion ohne Götter und ohne Gott auf einem bleiernen Planeten am Höhepunkt des Kali-Yuga, die dunkelste Epoche der Erde. Magische Wissenschaft und Technologie. Hitler hatte die Atombombe. Die Auffassung der Druiden und der Templer entspricht der solaren, hyperboreischen Einweihung, deren Ziel es ist, auf Erden die hierarchische und vergöttlichte Ordnung wiederherzustellen, wo das Innehaben der Macht einen Dienst verlangt, wo der Fürst, der König, der erste Diener, Dienherr seines Volkes ist, der stets in Berührung mit den außerirdischen Hierarchien ausgeübt wird, mit den geistigen Führern im symbolischen allerhöchsten Norden, in der tiefen Mitternacht. Ein Versuch zur Wiederherstellung dieser Macht wurde vor 700 Jahren unternommen, um der Erde dabei zu helfen, aus ihrem Zustand der Involution, der Verstofflichung herauszugelangen, sie zu verändern und sie umzugestalten. Der Triumph der beiden niederen Strömungen und die sich daraus ergebende Zerstreuung der Templer führt geradewegs in die Epoche des Illuminatentums des anarchischen Rationalismus, der Verherrlichung des rein menschlichen, allzu menschlichen, des Tiermenschen und seiner Regungen bzw. seiner sich im Kreise bewegenden Empfindeleien. Dem entspringen folglich eine rationalistische, seelenlose Wissenschaft und Technologie, die mit dem All weder in lebensnahe noch in geistiger Verbindung stehen und die natürlich atheistisch sind und denen zufolge der Mensch jenes Organs verlustig wurde, das ihn befähigte, mit anderen Ebenen und mit anderen Wesen im Kosmos, mit den Gottheiten und den Göttern in Kontakt zu treten. Denn er ist nicht mehr im Besitz des Vril, der Urna. Die gesamte Zivilisation scheitert an der schwerfälligen und groben Mechanisierung, von der die Erde heimgesucht worden ist, an der Versklavung des Eisens, des Elektrons, der Elektronik, des Protons, der Kybernetik, an der Herrschaft der Masse, an der Bevölkerungsexplosion, am menschlichen, allzu menschlichen, am Tiermenschen, an der Gestaltlosigkeit, am dämonischen Bürokratismus und am dämonischen Kollektivismus. Mit menschlichen oder rein irdischen Mitteln gibt es schon keinen Ausweg mehr aus diesem Dilemma. Wenn die Templer nicht verschwunden wären, dann hätten sie die Welt zu einer anders gearteten magischen Wissenschaft und Technologie hinführen können, wobei sich mit anderen Mitteln alles hätte besser erreichen lassen, mit Mitteln, die denjenigen ähnlich sind, mit denen man die Höhle von Altamira ausmalen und die großen Steinblöcke von Tiahuanaco und von Stonehenge bewegen konnte, die es ermöglichten, die Sphinx und die Pyramiden zu erbauen und sogar zu fernen Sternen zu reisen, und das alles auf eine Weise, die im Gegensatz zu den derzeitigen Methoden steht. Wir wissen auch, dass es den Hörbergianern und den Hitler-Anhängern gelungen war, aufgrund eines von der Relativität verschiedenen Vorgehens zur Auflösung des Atoms zu gelangen. Wie wir bereits ausführten, berichtet Otto Skorzeny in seinem Buche »Der unbekannte Krieg«, dass Hitler die Atombombe nicht zur Anwendung bringen wollte, wie er das in den letzten Tagen des Krieges persönlich erklärt hatte. Skorzeny beschreibt uns außerordentliche deutsche Erfindungen und verleiht dadurch den Überzeugungen Matterns über die Flugscheiben Hitlers Gewicht. Die Sieger dürften sich vieler dieser Erfindungen bemächtigt haben, wodurch sie die Kosten des Zweiten Weltkrieges mit Wucherzinsen finanziert haben. Es ist deshalb sehr wahrscheinlich, dass die von den Vereinigten Staaten gegen Japan eingesetzten Atombomben deutschen Ursprungs waren. Auch den Hitler-Anhängern dürfte es möglich gewesen sein, eine anders geartete Wissenschaft und Technologie zu entdecken bzw. wieder zu entdecken, die in eine andere Richtung, auf andere Ziele hinweist. Die UFOs, die Kraft der Schwerelosigkeit des Uri-Chalkos von Atlantis, womit jeder Wunsch, einen physischen Krieg mit ebenfalls physischen Mitteln gewinnen zu wollen, verschwindet. Vielmehr ergibt sich eine geistige Notwendigkeit, ihn zu verlieren, um die Reinheit des Mythos, des Ideals zu bewahren.